Morgenandacht von Reinhard Hirtler, 1. Korinther 2, Tag 12. Hallo, hallo, hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Vers 15, 1. Korinther, Kapitel 2. Diejenigen, die im Geist leben, sind fähig, alle Dinge sorgfältig zu bewerten. Schau dir das an. Wenn du lernst, im Geist zu leben, wenn du lernst, dich vom Heiligen Geist leiten zu lassen, und ich glaube, hier ist nicht der menschliche Geist gemeint, sondern der Heilige Geist. Das ergibt sich aus dem Kontext. Wenn du also lernst, vom Heiligen Geist geleitet zu leben, kannst du alles beurteilen. Warum brauchen wir immer einen menschlichen Mittler, der uns hilft, die Dinge Gottes zu verstehen? Wir haben Jesus als unseren Mittler und den Heiligen Geist, der uns dabei hilft, die Dinge zu verstehen. Ich beantworte gerne Fragen. In meinem Mentoring sind Fragen immer erlaubt. In meiner Schule des Prophetischen und Übernatürlichen sind Fragen immer willkommen. Ich denke, dass wir durch Fragen viel lernen können. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht in das andere Extrem verfallen, welches ich geistliche Faulheit nenne. Manchmal frage ich mich, warum du nicht den Heiligen Geist fragst. Manchmal sage ich den Leuten, was glaubst du, wen ich frage? Was glaubst du, an wen ich mich wende, wenn ich etwas herausfinden muss? Ich habe ein Geheimnis entdeckt. Meine Knie wurden mir nicht gegeben, damit sich meine Beine beim Laufen beugen. Das ist zwar auch wichtig, aber meine Knie haben einen anderen wichtigen Zweck. Nämlich, mit der aufgeschlagenen Bibel und dem Heiligen Geist vor Gott zu knien. Dort erfährst du eine Menge wunderbarer geistlicher Wahrheiten. Du kannst also alle Dinge sorgfältig prüfen, wenn du lernst, im Geist zu wandeln. Doch schau, was Paulus sagt. Und sie sind der Prüfung von niemandem außer von Gott unterworfen. Schau, kein Mensch darf sich dein Leben genau anschauen und es bewerten. Das darf nur Gott. Ich sage den Leuten immer wieder, am Ende deines Lebens wirst du vor Jesus stehen. Du wirst ihm Rechenschaft ablegen. Dann wirst du weder deine Frau noch deinen Mann neben dir haben. Ist es nicht wunderbar, dass Paare vor dem Richterstuhl Christi getrennt werden? Ich habe im Laufe meines Lebens so viele Paare kennengelernt, die sich gegenseitig die Schuld für ihre Probleme gaben. Aber vor dem Richterstuhl Jesu stehst nur du und nicht dein Mann oder deine Frau an deiner Seite. Du kannst dich also jetzt schon entscheiden, dass du der Prüfung keines Menschen unterworfen bist. Ob Menschen dir Beifall klatschen oder dich kritisieren, macht daher kaum einen Unterschied. Genau dieselben Leute, die Jesus beklatschten, kreuzigten ihn ein paar Tage später. An einem Tag riefen sie, macht ihn zum König. Und am nächsten Tag schrien sie, kreuzigt ihn. Das Gleiche werden sie mit uns machen. So sind die Menschen nun mal. Deshalb, je eher du dich entscheidest und verstehst, dass du vor Gott und nicht vor Menschen wandelst, desto mehr wirst du in erster Linie in Frieden leben. Desto weniger wirst du versuchen, den Menschen zu gefallen und desto ernsthafter wirst du dein Leben vor Gott leben. Gott ist also derjenige, der sich dein Leben anschaut und es bewertet, und du wirst ihm Rechenschaft ablegen müssen. Schau dir Vers 16 an, den letzten Vers in diesem Kapitel. Wer hat jemals die Gedanken Jahwes, des Herrn, so intim gekannt, dass er sein Ratgeber werden konnte? Dann sagt Paulus dies. Christus hat es getan. In der New King James Übersetzung heißt es, wir haben den Geist Christi. Aber hier in der Passion Übersetzung heißt es, und wir besitzen die Wahrnehmungen Christi. Ich würde sagen, das ist so gut, wie man es aus dem Griechischen übersetzen kann. Hier ist das Schöne daran. Der Einzige, der den Herrn Jahwe, also den Herrn, unseren Gott, zutiefst und intim kennt, ist Christus. Denn Christus und der Vater sind eins. Christus sagte immer wieder, wenn ihr mich seht, habt ihr den Vater gesehen. Schaut ihr das an. Wir haben jetzt die gleichen Wahrnehmungen wie Christus. Was bedeutet das? Das heißt, dass du durch Jesus die Gedanken Gottes ganz intim kennenlernen kannst. Egal wohin du gehst, du kommst immer wieder auf Jesus zurück. Wenn du also versuchst, Gott ohne Jesus zutiefst intim kennenzulernen, wird es schwierig. Es wird verwirrend. Versuche nie, Gott auf intime Weise zu verstehen und Jesus aus der Gleichung zu nehmen. Nie, nie, nie. Denn nur durch Jesus Christus kannst du Gott richtig begreifen. Leute, wir haben ein weiteres Kapitel abgeschlossen. Ich mache jetzt Folgendes. Ich denke darüber nach, ob wir mit Kapitel 3 im Korintherbrief weitermachen oder ob wir an eine andere Stelle gehen. Aber auf jeden Fall hören wir uns morgen wieder.